Kundgabe 6051. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1954. Gottes Wort, Kraft in der Endzeit und Not. Was ihr von mir empfanget, das wird in kommender Zeit euch unentbehrlich werden, wenn ihr Kraft und Trost brauchen werdet, weil ihr zu verzagen drohet. Noch sind euch friedliche Tage beschieden. Noch könnet ihr die Zeit nützen für euch selbst. Noch könnet ihr euren geistigen Bestrebungen nachgehen, ohne daran gehindert zu werden. Aber die Zeit kommt, und sie ist nicht mehr fern, wo euch Schranken auferlegt werden, wo ihr nicht mehr tun und lassen könnet, was ihr wollt. Es kommt die Zeit, wo dem geistigen Streben der Kampf angesagt wird und wo sich die Menschen einschüchtern lassen, weil sie irdisch opfern müssen, wenn sie nicht mich verleugnen. Und dann werden nur die Menschen standhalten und mir treu bleiben, die von mir selbst Kraft entgegennehmen durch Übermittlung meines Wortes. Diese werden mich selbst sprechen hören und darum ohne Furcht sein. Und auf diese Zeit weise ich euch hin und empfehle euch daher, euch zuvor schon Kraft zu sammeln, damit euch das Kommende nicht schrecke. Was ich euch gebe, das soll euch stark machen für den Kampf mit meinem Gegner, der unwiderruflich kommen wird, wie ich es verkündet habe, durch mein Wort. Ihr steht vor dieser Zeit. Und ob ihr auch jetzt noch nichts davon spüret. Für diese Zeit bereite ich euch vor, indem ich euch anspreche, um in euch einen starken Glauben aufleben zu lassen. Darum bedenke ich euch Menschen ungewöhnlich, weil ihr ungewöhnliche Kraftzufuhr brauchet und weil ihr zuvor aufmerksam gemacht werden sollet, um die Arbeit an euren Seelen eifrig zu leisten, auf dass der letzte Kampf euch gewappnet finde, auf dass ihr als Sieger aus ihm hervorgehen könnet. Ich nehme mich der meinen an in ganz besonderer Weise. Ich bin ihnen gegenwärtig, wo ihr Glaube und ihre Liebe dies zulässet, und meine Gegenwart bezeuge ich durch mein Wort. Und es wird ihnen wahrlich Kraft zugehen im Übermaß, so sie in der Zeit der Not immer wieder Zuflucht nehmen zu meinem Wort. Es wird alle Bangigkeit und Mutlosigkeit von ihnen weichen. Denn so sie mich selbst hören, fühlen sie sich geborgen und beschützt von dem, der mächtig ist und voller Liebe. Und sie fürchten nicht mehr die Menschen und auch nicht den, der sie verderben will. Sie vertrauen auf ihren Vater von Ewigkeit. Sie warten auf den, der kommen wird in den Wolken, der sie befreien wird von aller Not. Amen.